Menschen in unserem Land. Viele kommen in unser Land, wir betrogen in der Hand. Geht zurück in euer Land, schneller raus aus Deutschland, schneller raus aus unserem Land. Deutschland, deutsche Ewigkeit, Deutschland, deutsche Wahre Zeit. Deutschland, deutsche Ewigkeit, Deutschland, deutsche Wahre Zeit. Deutschland, wir Deutschen, Deutschland, wir Deutschen, Deutschland, wir Deutschen, Deutschland, wir Deutschen. Schwarze Schafe in unserem Land, werden wir nicht anders machen. Schwarze Schafe in unserem Land, wollt zerstören Deutschland, wollt zerstören unser Land. Viele Völker in unserem Land haben eine Wohnung angehabt. Viele Völker in unserem Land, Deutschland ein Sozialland, Deutschland ein Sozialland. Deutschland, deutsche Arbeitszeit, Deutschland, deutsche Lebenskeit. Deutschland, deutsche Arbeitszeit, Deutschland, deutsche Lebenskeit. Deutschland, den Deutschen, Deutschland, den Deutschen. Deutschland, den Deutschen, Deutschland, den Deutschen. Deutschland ein Sozialland, Deutschland ein Sozialland.